dich fürs Leben, so schöne Blume von Hawaii. Mein Herz gehört nur dir, nur dieses Ringlein aus Gold sollst du tragen und sollst nach keiner anderen fragen. Blume von Hawaii, mein Herz gehört nur Kameraden,